Sodann brachte er mich hinaus in den äußeren Vorhof in der Richtung nach Norden zu. Und er brachte mich zu der Zelle, die gegenüber dem eingefriedigten Raum und gegenüber dem Gebäude nach Norden zu liegt. Die Länge derselben betrug 100 Ellen und die Breite betrug 50 Ellen. Und gegenüber den Türen, die zum inneren Vorhof führten, und gegenüber dem Steinpflaster des äußeren Vorhofs war ein Säulengang vor dem anderen, so dass es im Ganzen drei Hallen waren. Und vor den Zellen war ein Gang von 10 Ellen Breite nach dem inneren Vorhofe 100 Ellen lang, und ihre Türen gingen nach Norden zu. Aber die oberen Zellen waren verkürzt, denn Säulengänge nahmen ihnen mehr Raum weg, als den unteren und den mittleren. Denn sie waren dreistöckig und hatten keine Säulen entsprechend den Säulen der Vorhöfe, deshalb waren die oberen Zellen verkürzt gegen die unteren und mittleren Zellen. Und die Mauer, welche draußen, den Zellen entsprechend, nach dem äußeren Vorhofe zu vor den Zellen hinlief, hatte eine Länge von 50 Ellen. Denn die Länge der Zellen, die nach dem äußeren Vorhofe zu lagen, betrug 50 Ellen. Unterhalb dieser Zellen aber war der Eingang von Osten her, wenn man vom äußeren Vorhof aus zu ihnen eintritt. In der Richtung nach Osten zu vor dem eingefriedigten Raum und vor dem Hintergebäude waren auch Zellen. Und vor ihnen war ein Weg und ihr Aussehen war ebenso, wie die Zellen aussahen, die nach Norden zu lagen, sowohl der Länge wie der Breite nach gleich, und alle ihre Ausgänge waren wie jene eingerichtet und wie ihre Türen. Und ähnlich den Türen der Zellen, die nach Süden zu lagen, so war bei ihnen eine Türe am Anfange des Wegs, der nach dem äußeren Vorhof führt in der Richtung nach Osten zu, durch die sie einzutreten pflegten. Und er sprach zu mir, die Zellen im Norden und die Zellen im Süden, die vor dem eingefriedigten Raume liegen, das sind die heiligen Zellen, wo selbst die Priester, die Jahwe nahen dürfen, das Hochheilige essen sollen. Dort sollen sie das Hochheilige niederlegen und das Speisopfer und das Sündopfer und das Schuldopfer, denn der Platz ist heilig. Wenn die Priester eintreten, sollen sie dort ihre Kleider niederlegen, in denen sie den Dienst verrichten, denn diese sind heilig, sollen andere Kleider anziehen und dann erst dem Nahen, was dem Volke gehört. Als er aber mit der Vermessung des inneren Baues zu Ende gekommen war, führte er mich hinaus in der Richtung nach dem Tore zu, dessen Vorderseite in der Richtung nach Osten zu liegt, und maß den Bau von außen ringsum. Er maß die Ostseite mit dem roten Stabe, 500 Ruten nach dem roten Stabe ringsum. Er maß die Nordseite, 500 Ruten nach dem roten Stabe ringsum, die Südseite maß er, 500 Ruten nach dem roten Stabe. Er ging herum nach der Westseite und maß 500 Ruten nach dem roten Stabe, nach allen vier Seiten maß er ihn. Ringsum hatte er eine Mauer, 500 Ruten lang und 500 Ruten breit, um das Heiligtum vom Gemeinen zu sondern.